1. Gott, den ich mit meinem Lob praise, ich bitte dich, angesichts meiner not nicht lange zu schweigen. 2. Den Gottlos und betrügerisch Menschen haben ihren Mund gegen mich geöffnet und verbreiten mit lügnerischer Zunge an Wahrheiten über mich. 3. Sie haben mich mit hassefulten Worten umzingelt und bekämpfen mich one jeglichen Rechmassigen Grund. 4. Obwohl ich ihnen liebend gegenbrachte, begegnen sie mir mit Feindseligkeit, während ich mich beharrlich dem Gebet widme. 5. Sie haben mir Guts mit Bosem vergolten und beantworteten mein Zunegang stattdessen mit tiefem Hass. 6. Bestimm einen gottlosen Menschen, der gegen ihn auftritt, und lass einen Ankläger zu seiner rechten Seat stehen. 7. Wenn vorgericht steht, soll als schuldig verurteilt werden, und sogar sein Gebet soll im Allsunde angerechnet werden. 8. Sein Lebenszeit soll verkürt werden, und ein ander Person soll die Verantwortung für sein Amtu benehmen. 9. Sein Kinder sollen zu weisen werden, waren sein Ehefrau als Witwe zurück bleibt. 10. Sein Nachkommen sollen heimatlos umherziehen und betteln müssen, indem sie aus ihren zerstörten Wohnstätten vertrieben werden. 11. Ein Gläubiger soll seinen gesamten Besitz durch Fanden und sich reißen, und Fremde sollen das Ergebnis seiner harten Arbeit plundern. 12. Es soll niemanden geben, der im Gegenüber Neid wollten last, und niemand soll sich seiner verwaisten Kinder erbarmen. 13. Sein Nachkommenschaft soll der Ausrottung anheimfallen, so dass Name bereits in der nächsten Generation vollständig in Vergessenheit gerät. 14. Die should seine Vorfahren soll vor dem Herrn in Erinnerung bleiben, und die Sünden seine Mutter sollen niemals getilt werden. 15. Die Verfehlungen sollen dem Herrn standig vor Augen stehen, damit die Erinnerungen sie von der Oder tilt. 16. Dies geschieht, weil es versäumt, Barmherzigkeit zu sagen, sondern stattdessen den Armen und Verzweifelten bis zum Tod verfolgt. 17. Die den Flutsch liebte, soll dieser in nun treffen, weil siegen kein Freud hat, soll dieser im Fern bleiben. 18. Erlegte den Flutsch wie eingewanden, weshalb dieser nun wie Wasser in seinen Körper und wie all in sein Nocken eindringen soll. 19. Der Flutsch soll für in y ein Kleidungsstück sein, das in Einhalt, und y ein Gürtel, den beständig tragt. 20. Dies soll die gerecht Vergeltung des Herrn für mein wider Sacker sein, die bosartig Reden gegen mich führen. 21. Du aber, Herr und Gott, handeln mir so, y es deinem Namen entspricht, denn dein Neid ist kostbar, die shall bret mich. 22. Ich befind mich in einer elenden und armen Lage, und mein Herz ist in meinem Inneren von tiefem Schmerz erfüllt. 23. Ich verschwind wie ein Schatten, der sich am Abend verlangert, und wird wie ein Huschreck in Fasch weggeschattelt. 24. Mein Knie sind infolge des Fassens kraftlos geworden, und mein Körper ist aufgrund des Gewichtsverlusts stark abgemagert. 25. Ich bin für mein Mitmenschen zum Objekt des Spots geworden, wenn sie mich sehen, schütteln sie wirklich den Kopf. 26. Stehe mir bei, Herr, mein Gott, und ret mich in übereinstimmung mit deiner unendlichen Barmherzigkeit. 27. Lass sie erkennen, dass dies dein Wirken ist und dass du, Herr, dies Rettung herbeigeführtest. 28. Warend sie fluchen, mogest du mich segnen, wenn sie gegen mich hofst hen, sollen sie beschamt werden, doch dein Diener soll sich freuen. 29. Mein wider Sacker sollen mit Schande bedeckt werden und ihr eigen Schmack wie einen Mantel tragen müssen. 30. Ich werde den Herrn mit meinem Mund lautstark preisen und in inmitten einer großen Menschenmenge ruhmen. 31. Den State dem Bedürftigen zur Seat, im in vor Dengenigen zu schützen, die in ungerechtfertigt verurteilen wollen.